Father, bless this message, we pray. Vater, segne diese Botschaft, darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. When the four guys brought their friend to the Lord, da waren diese vier Männer, die ihren Freund zum Herrn brachten. They were true friends. Das waren echte Freunde. A true friend will always bring you to Christ. Ein echter Freund wird dich immer zu Christus bringen. And these guys really made efforts to bring this guy through the roof to put him before the Lord. Und die haben alle Anstrengungen unternommen, um ihn letztendlich vor den Herrn zu bringen. Sie haben sogar das Dach durchbohrt. In James chapter 5 verse 16 we talked last week that we should confess our sins one to another. Jakobus 5 vers 16, wir haben es bereits gehabt letzte Woche, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. So that we can pray for one another, we can be healed. So dass wir füreinander beten können und Heilung finden können. Tonight I want to turn to Numbers chapter 21. Heute Abend möchte ich schlagen zum vierten Buch Mose Kapitel 21. Look at a story here that's very, very applicable to us. Und da gibt es eine Geschichte, die sich sehr gut auf uns anwenden lässt. We have to believe that the Lord wants to heal us immediately. Wir müssen das einfach glauben, dass der Herr uns im Nu sofort heilen möchte. It may not be in the area that we're thinking, but he always wants to heal us immediately. Vielleicht nicht in dem Bereich, wo wir dran denken, aber in jedem Fall können wir sagen, dass der Herr uns sofort heilen möchte. If you don't know where you're going when you die, wenn du nicht weißt, wo du hingehst, wenn du stirbst, tonight's the night. Heute Abend ist dein Abend. Wants to bring salvation to your heart. Der Herr möchte die Errettung an dein Herz bringen. He doesn't want to wait till tomorrow. He wants you to receive his love now. Er möchte nicht warten auf morgen. Er möchte, dass du seine Liebe heute empfängst. We would be amazed at how many things the Lord wants to heal immediately. Wir wären erstaunt, wenn wir wüssten, wie viele Dinge der Herr sofort heilen möchte. Bitterness of heart. Bitterkeit im Herzen. Immediately. Sofort. Confusion. Immediately. Sofort. Sorrow. Leid. That's not a godly sorrow. Immediately. Das nicht von Gott kommt. Sofort. Anxiety. Bingo. Angst. Bingo. He just wants us to experience a paradigm shift. Er möchte, dass wir einfach einen Wandel erleben, einen Paradigmenwechsel. Which is what repentance is. Und genau das ist ja suddenly die Buße, like, die Reue. Aha, I get it. Wow. Okay. Jetzt check ich's. Numbers chapter 21. Vierte Buch Mose 21. Starting with verse 4. Wir beginnen mit Vers 4. This is speaking about the nation of Israel in the wilderness. Und da spricht es von der Nation Israel, die sich da in der Wüste befand. And then they set out from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. Sorry. It's right there. Oh, you got to go to the first one. The one before that. Oh, okay. Something. It was just there, they said. Okay, vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. They wanted to go into the promised land. Sie wollten in das verheißene Land hineingehen. But they couldn't get permission to go through Edom. Sie hatten keine Erlaubnis erhalten, durch Edom zu ziehen. So they had to walk like 150 kilometers south to go around Edom. So mussten sie sich 150 Kilometer nach Süden wenden, um einmal um ganz Edom herumzugehen. People did not like this. Und die Leute mochten das nicht. So it says in part B, and the people became impatient because of the journey. Und so heißt es in Vers B, die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Just like us. Genauso wie wir. We have this journey, we're pilgrims. Wir haben diese Reise vor uns, wir sind wie Pilger. And we just get impatient. Und wir werden ungeduldig. But it says in James 1, let patience have its perfect work. Aber in Jakobus 1 heißt, lass doch Geduld, das Ausharren, ein vollkommenes Werk haben. In verse 5. Vers 5. The people spoke against God and Moses. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Part B. Teil B. For there is no food and no water and we loathe this miserable food. Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor diesem elenden Nahrung. But the manna wasn't miserable food. Aber das Manna war doch kein miserables Nahrung. God could have fed them on rats or ants or something. Er hat sie nähren können mit Ratten oder Ameisen. But he gave them honey wafers. Er gab ihnen so Honigwaffeln. The thing is, if you have a root problem, you are not happy with anything. Und wenn du da ein Problem an der Wurzel hast, dann wirst du nicht glücklich sein, egal was man dir vorsetzt. If you have a root problem, it doesn't matter what we do in this church, you'll never be happy. Wenn du da ein Problem an der Wurzel hast, das ist egal, was ich in der Gemeinde mache, du wirst nicht glücklich werden. They had Moses. Sie hatten Mose. They had the pillar of fire. Der war die Feuersäule, die sie führte. By night they had the cloud by day. In der Nacht und bei Tag war diese Wolke, die vor ihnen herzog. Their food handed to them every morning. Jeden Morgen wurde ihnen die Nahrung ausgeteilt. They just had to get up and pick it up. Sie mussten nur aufstehen, es einfach einsammeln. They could make waffles, they could make anything out of it. Sie konnten Waffeln daraus machen, was auch immer. God took care of them. Gott hat sich um sie gekümmert. Their clothes didn't wear out. Ihre Kleidung, sie ist nicht aufgezehrt worden. And when they needed water, Moses spoke to a rock and it would come out. Und wenn sie Wasser brauchten, sprach Mose zu einem Fels und Wasser strömte heraus. He was carrying them to the promised land. Er hat sie hingetragen in das verheißene Land. But they had a root problem. Aber da war ein Problem an ihrer Wurzel. A rebellious people. Die waren ein widerspenstiges and Volk. Very disobedient. Und sehr ungehorsam. Hebrews chapter 3. Hebräer Kapitel 3 talks about them. Spricht genau darüber. They were a complaining people. Sie waren ein klagendes Volk. They were unbelieving. Ungläubig. And disobedient. Und ungehorsam. They had a root problem. Da war ein Problem direkt an der Wurzel. Verse 6. Vers 6. The Lord sent fiery serpents among the people and they bit the people so that the people of Israel died. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Now these weren't fire-breathing serpents, you know. Das waren keine feuerspuckenden Schlangen. They were called fiery serpents because if they bit you, die wurden genannt feurige Schlangen, denn wenn sie dich da bissen, you swelled. Dann bekamst du Schwellungen. You got immediate fever. Und sofort entstand ein Feuer, and you felt like you were burning up. Du hast das Gefühl, dass du innerlich einfach verbrennst. With this insatiable thirst. Mit diesem unersättlichen Durst. Coincidentally. Und zufällig dazu. It's the exact same thing that happens when you're crucified. Wenn du bedenkst, dass genau das Gleiche, was passiert, wenn du gekreuzigt bist. The most horrific thing about being crucified. Das Schrecklichste daran. Gekreuzigt zu werden, it's not even the nails in your hands and feet. Es sind nicht die Nägel in deinen Händen und Füßen. You were in a full fever. Es geschieht, dass du ein Fieber bekommst. You can't breathe. Du kannst nicht mehr atmen. But the worst thing, aber das Schlimmste, is that you have this unbelievable thirst. Dass da dieser unglaubliche Durst eintritt. And your mouth is so dry that your tongue is sticking to the top of your mouth. Und dein Mund ist so trocken, dass deine Zunge am Gaumen klebt. The Lord sent these serpents. Und der Herr hat genau diese Schlangen gesandt. Do you know why? Weißt du warum? He wanted to teach them something. Er wollte sie etwas lehren. They were constantly complaining. Sie hatten ständig sich beklagt. They had it relatively good. Sie hatten es doch relativ gut. He was taking them to the promised land. Er nahm sie doch hinein oder hin zum verheißenen Land. All of these people witnessed the miracles in Egypt. All diese Leute haben doch die Wunder in Ägypten erlebt. All of these people saw the Red Sea part in front of them. Sie haben gesehen, wie das Rote Meer sich vor ihnen geteilt hat. They saw the fire by night over the tabernacle. Diese Feuersäule der Herrlichkeit Gottes über der Stiftshütte. God was bringing them to their purpose. Gott brachte sie hin in den Zweck, den er für sie hatte. God is bringing every single one of us to our purpose. Und Gott bringt jeden einzelnen von uns genau in seine Absichten für uns hinein. But he went through the wilderness to test them. Aber er ließ sie durch die Wüste gehen, um sie zu prüfen. To prepare them. Um sie vorzubereiten. It says to humble them. Und um sie zu demütigen. The wilderness was necessary. Und die Wildnis war es für notwendig. All of us go through a wilderness. Und wir alle durchlaufen auch gewisse Wüstenzeiten. It's God's plan. Es ist Gottes Plan. It's where he tests us. Es ist da, wo er uns erprobt. It's where everything seems to just dry up at times. Und da scheint es uns so, als wenn alles irgendwie vertrocknet. And we live by the promises of God. Und wir leben einfach nur nach den Verheißungen Gottes. It's a place where you have no strength. Da ist ein Ort, wo du keine Kraft mehr where hast. You have to say, it is Christ who strengthens me. Wo du sagen musst, es ist Christus, der mich stärkt. It's the wilderness. Es ist diese Wildnis. Problem is, das Problem ist, some Christians will stay there their whole life. Einige Christen verbringen ihr ganzes Leben dort. They will just stay, just like Israel. So wie Israel. They will never come out of the wilderness. Sie kommen nie aus dieser Wüste heraus. Because there's only one way out. Denn es gibt nur einen Weg raus. And that is a thankful heart. Ein dankbares Herz. A thankful heart and thankful lips is the only way out of the wilderness. Ein dankbares Herz mit dankbaren Lippen ist der einzige Weg heraus. He sent them serpents. Er sandte ihnen Schlangen. He gave them something to complain about. Er gab ihnen dann tatsächlich etwas, worüber sie sich beklagen konnten. Now they really had something to complain about. Dann hatten sie wirklich etwas, sich zu beklagen. Verse 7. Vers 7. So the people came to Moses. Da kam das Volk zu Mose. And they said, "We have sinned because we have spoken against the Lord and you." Und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Remember last week's principle? Das Prinzip von letzter Woche. How can you say that you love God who you don't see? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du ja nicht siehst? When you can't love your brother who you do? Wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, den du sehr wohl siehst. How can you say that you respect God who you don't see when you can't respect a brother who you do? Wie kannst du sagen, dass du Gott respektierst, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, den du sehr wohl siehst, nicht respektierst? And again we see it here. Und genau das Gleiche sehen wir hier. You speak against Moses, you speak against God, it's inseparable. Wenn du gegen Mose sprichst, gleichzeitig sprichst du gegen Gott, ist untrennbar. Right. You brought us out here. Du hast uns herausgebracht. But through the situation, God revealed to them their root issue. Aber durch die Situation hat Gott ihnen das Problem an ihrer Wurzel gezeigt. And their confession. Und ihr Bekenntnis. To the one that they were accusing. Gegenüber dem, den sie da anklagten, was quite specific. War ganz spezifisch. And they knew exactly what they had done. Und sie wussten genau, was sie da getan hatten. They had spoken against the Lord and against Moses. Sie sprachen, sie haben dagegen den Herrn und gegen Mose gesprochen. Part B. Teil B. Intercede with the Lord that he may remove the serpents from us. Und sagten sie, bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. And Moses interceded for the people. Und Mose betete für das Volk. But it never says that the serpents left. Aber da steht nicht, dass dann die Schlangen sich verzogen hätten. We don't know if they ever left. Wir wissen nicht, ob sie jemals dann weg waren. Verse 8. Vers 8. Then the Lord sent to Moses. Und der Herr sprach zu Mose. Make a fiery serpent and set it on a pole. Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. And it shall come about that everyone who is bitten, when he looks at it, he will live. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. And Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and it came about that if a serpent bit anyone, then he looked to the bronze serpent. When he looked, he lived. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der irrenden Schlange, so blieb er am Leben. One writer said that it's possible that these were somehow flying snakes. Ein Autor sagt, es ist möglich, dass es vielleicht auch direkt fliegende Schlangen waren. I've never seen a flying snake, but ich habe noch keine fliegende Schlange gesehen. At least maybe they were jumping snakes, you know, like maybe like Volk anspringen. Maybe they could really spring and come like springen und dann so out of nowhere, you know, like you're just walking around. You know, you have a carrying machete, like. Und dann hast du die Machete und versuchst sie so chop. Or like garbage can lids, you know, bonk, bonk, you know, garbage can. Oder du hast den Deckel so praktisch vom Mistkübel und so boing. Problem: There was no Obi back then, so. Okay. Nowhere to buy them. Da gab es keine Möglichkeit, wo man sie herbekommen hätte. Soldiers are probably walking around with their shields, you know, like ding. Soldaten. Think, watch it. Mit einem Schild. Think. Schau, da kommt einer. Boing. Now let's look at a picture of the serpent. This is what some artist drew. Schauen wir mal das Bild an. Da gibt es einen Künstler, das so dargestellt. And to hang this bronze serpent on a stick or pole. Damit man eine irrende Schlange oder eine bronzene Schlange praktisch an einen Pfosten da so hängen konnte. It would almost make sense that you'd have to put a piece across the top. Und dann macht es nur Sinn, wenn man da irgendwie dann auch quer einen Balken macht, damit das einfach alles auch hält. Now in John chapter 3 verse 14, Jesus makes reference to the story. In Johannes Kapitel 3 Vers 14 bezieht sich Jesus auf diese Stelle. And he tells Nicodemus, just like Moses lifted up the serpent. Und im Gespräch zu Nicodemus sagt er dem Nicodemus, so wie Mose die irrende Schlange erhoben hat, the Son of Man must be lifted up. Muss auch der Sohn des Menschen erhoben werden. That whoever would believe in him would be saved. Sodass jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. They had no idea what this meant. Sie hatten keine Ahnung, welche Bedeutung darin lag. They were looking at a bronze serpent on a pole. Sie schauten dahin auf eine bronzene Schlange, die da aufgehängt war und befestigt war an einem Pfosten. Was look at it. Und alles, was sie nur tun brauchten, war einfach hinzuschauen. Why a serpent? Why the thing that we hate so much? Why? I don't know. Warum eine Schlange, das, was wir da so hassen? Warum? Ich verstehe nicht. But it was a picture of faith. Aber es war ein Bild des Glaubens. It was a picture of faith in Christ. Es war ein Bild des Glaubens an Christus. It was a foreshadowing that all of our healing would come from the cross. Es war ein Vorschatten, dass all unsere Heilung eben durch das Kreuz käme. By his stripes we would be healed. So heißt es ja auch, dass durch seine Striemen sind wir geheilt. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5, Vers 21. He who knew no sin became sin. Er, der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde. That we might become the righteousness of God in him. Auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm würden. So that serpent is a picture of Christ taking our sin upon himself. So ist diese Schlange ein Bild Christi, der unsere Sünde auf sich selbst lädt. They had no idea what it meant. Sie hatten keine Ahnung, was es bedeutete. All they had to do was obey. Alles, was sie nur tun musste, waren einfach just zu gehorchen. Look. Schau nur. You can imagine these people are sweating and they've got fevers. Kannst du dir das vorstellen, wie sie da in ihrem Fieber waren und sie schwitzten? Moses has a solution. Mose hat die Lösung. We've got to go and look. Wir müssen da hingehen und da hinschauen. I don't want to go. I'm so sick. I'm dying. Ich will nicht gehen. Ich bin dying. So krank. Ich Please. Sterbe. Ich liege im Sterben. And probably they just carried people like the four friends carried their friend. Vielleicht haben wiederum praktisch vier Männer, praktisch vier Freunde ihre Freunde getragen. I'm dying, man. I'm dying. I'm burning up. Ich sterbe. Ich werde hier völlig verbrannt. Open your eyes. Just look. Öffne deine Augen nur, schau. I can't, man. I'm es geht dying. Nicht mehr, ich sterbe. Oh, yeah. Open your eyes. Auf die Just Augen. Look. Schau doch nur. You don't have to touch it. Du brauchst nicht anrühren. You don't have to climb up to Muss it. Nicht darauf steigen. Just look. Nur hinschauen. Just look. Nur schauen. Next picture. Just look. Einfach nur schauen. Moses saying, look, just look. Schau doch nur. Numbers 21:9. You know, it's interesting. Go back to that. 21. All over the world, these, you know, drugstores and apothecas and all these, they use the same symbol. In der ganzen Welt, bei den Pharmazien oder Apotheken, genau dieses Symbol. They probably have no idea where it came from. Aber vielleicht haben sie gar keine Ahnung, woher das kommt. It's a picture of Christ. Es ist ein Bild Christi. Taking our sin upon the cross. Der unsere Sünde ans Kreuz genommen hat. But I want you to look at the Amplified. Ich möchte einmal, dass ihr die erweiterte Version euch anschaut. Look what it says. Schaut mal, was da steht. When he looked to the serpent of bronze, als er da auf diese Schlange aus Bronze schaute, attentively, mit voller Aufmerksamkeit, expectantly, mit Erwartung, with a steady and absorbing gaze, mit einem beständigen und mit einer Betrachtung, die voll und ganz alles absorbiert und einnimmt, he lived. In dem Moment, wer das tat, der lebte. And a New Living Translation says, and was healed. Und in der New Living Translation heißt es, er wurde geheilt. Look at the bronze snake and be healed. Schau auf die eherne Schlange und werde geheilt. Now, after Jesus rose from the dead, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, and the tomb was empty, und das Grab leer war, and the girls came to the tomb and saw it was empty, und die Frauen kamen zu dem Grab und sie sahen, dass es leer war. Someone's taken the Lord. Someone's taken the Lord. Jemand hat den Herrn genommen. Den Herrn. So they ran back and told the disciples, someone took the Lord. Someone took the Lord. Sie rannten weg zu den Jüngern und sagten, jemand hat den Herrn genommen. Den so Herrn genommen. Peter starts to run. Petrus fängt an zu laufen hin zum Grab. John is faster. Johannes noch schneller als he gets er. There first. Er ist erster dort. He's afraid to go in. Er hat Angst, da hineinzugehen. He looks in. Er schaut ein bisschen Peter hinein. Finally gets there and just barges past John. Yeah, I'm over. Petrus, er rennt an ihm vorbei. He goes into the tomb. Hinein in das Grab. He looks around. Er schaut sich um. He sees the linen cocoon there. Und er sieht diesen Kokon aus Leinen. That was wrapped around the Lord like a cocoon just laying wie ein there. Kokon lag das da. And then he sees the cloth on his head folded. Und dann sieht er praktisch das Schweißtuch am Kopf, das gefaltet. Looks around in like amazement. Er schaut und ist völlig erstaunt. And leaves. Und er geht. Then John comes in. Dann kommt Johannes hinein. And he, it says he looked. Und da heißt es, er schaute. But it's a different Greek word. Aber das Wort dafür ist ein ganz anderes. It has the same meaning. Es hat die gleiche Bedeutung. He looked. Diese unglaublich tiefe Betrachtung. And he absorbed. Und er nahm es voll und ganz auf, was er sah. Oh my God. Mein Gott. Bingo, man. He was healed. All fear. Alle Furcht. Everything left in a second. Innerhalb einer Sekunde. He got it. Alle Angst. He got it. Er hat's verstanden. He's risen. Er ist auferstanden. Oh, man, I get it. Jetzt hab ich's. Cocoon. Folding. He got up. Diese Türen, die Tücher da. He folded his... Oh, I get it. Ah, er hat's noch gefallen. Wow. Ja. Cool. Mann. But Peter didn't get it. Ah, Petrus hat's nicht verstanden. Peter's like... What? Wie? Where is he? Wo? Who took him? Wer hat ihn genommen? Linen? Huh. More linen? Leinen? Noch mehr Leinen. What's going on here? Was ist los? And he left. John comes in. Johannes kommt hinein. He looks. Er schaut. He looks again. Schaut nochmal. He's absorbing it. Und er nimmt das Ganze in sich auf. Bingo. Bingo. He's risen. Auferstanden. Gosh. Ja. Yes. This is what has to happen to us. Das muss mit uns passieren. Every solution to our problem is right at the cross. Jede Lösung für unsere Probleme ist direkt hier am Kreuz. But we have to look. Aber wir müssen hinschauen. And we have to absorb. Und müssen es voll und ganz aufnehmen. The Jesus that we speak to, der Jesus, zu dem wir sprechen, is the risen Christ, ist der auferstandene Christus, with the scars in his hands, mit den Wundmalen in seinen Händen, feet, und in seinen Füßen, and his side, und in seiner Seite. How do we know that? Woher wissen wir das? Because after he was risen, denn nachdem er auferstanden war, he said to Thomas, sprach er zu Thomas, put your hand in my side, lege deine Hand in meine Seite. This is so cool. Ah, das ist so super. Now you'll get nothing out of tonight. Du wirst dann nichts von heute Abend mitnehmen können. If you're not available to absorb. Wenn du nicht bereit bist, es einfach voll und ganz aufzusaugen und aufzunehmen. I want you to close your eyes. Schließ mal eure Augen. And I want you to picture Jesus crucified on a cross. Stellt euch Jesus vor, gekreuzigt an einem Kreuz. Maybe from the backside. Vielleicht sieht er es von hinten. Maybe just a silhouette. Oder vielleicht nur die Silhouette. Maybe he's just black. It's dark. Vielleicht ist es dunkel und er sieht nur einen Schatten. I want you to picture yourself walking up to Christ. Und stellt euch vor, ihr geht dann nach vorne zu Christus hin. As he is hanging there. Während er da hängt. And presenting your problem to him. Und du gibst ihm dein Problem hin. Excuse me, Lord, I know that you're like kind of preoccupied at the moment. Herr, entschuldige, ich weiß, dass du da ganz schon eingenommen bist mit dem, was du tust. I'm sure that really hurts. I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. Das tut wirklich sicherlich weh. Das tut mir leid. But I've been having a bad day. Aber ich habe einen schlechten Tag. I just wanted to talk to you about it a little bit. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wenn es geht. Lord, I'm having trouble believing that you love me. Herr, ich habe Schwierigkeiten zu glauben, dass du mich liebst. I'm having trouble with my obedience. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Gehorsam. I'm having trouble finding joy in my difficulties. Ich habe Schwierigkeiten, Freude zu finden in meinen Problemen. Could you imagine having a conversation with him as he was hanging on this cross? Kannst du dir vorstellen, so ein Gespräch zu haben, während er am Kreuz hängt? And that he would not be able to identify with anything we could bring to him. Und dass er nicht in der Lage wäre, sich mit allem zu identifizieren, was auch immer wir da vor ihn bringen. He understands. Er versteht. Lord, Herr, I was married and my spouse left me. Ich war verheiratet, meine Frau hat mich verlassen. I feel so forsaken. Ich fühle mich so einsam. Verlassen. Do you know what I'm talking about? Weißt du, worum es mir da geht? I'm just having a little bit of trouble trusting God in this situation. Do you know what I'm talking about? Ich habe da Schwierigkeiten, da einfach dir zu vertrauen in dieser Situation. Weißt du, wovon ich spreche? I've just suffered so much injustice previously. Ich habe so viel Unrecht erleiden müssen. Recently. Nicht lange her. I really was taken advantage of. Und Leute haben mich völlig ausgenutzt. Do you know what I'm talking about? Weißt du, worüber ich da spreche? All of our healing. All unsere Heilung. Paul said that I know nothing among you but Jesus Christ and him crucified. Paulus sagte, ich weiß nichts anderes unter euch als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. But we are speaking to a risen Christ. Wir sprechen aber zu einem auferstandenen Christus. Who has the scars in his hands. Der die Wundmale noch frisch in seinen Händen hat. It tells us in Revelations. Es wird uns das gesagt in der Offenbarung. That he is a lamb slain. Dass er ein Lamm ist, geschlachtet. He understands. Er versteht. So, what is your situation tonight? Worin besteht deine Situation heute Abend? What are you feeling? Was fühlst du? What are you struggling with? Womit mühst du dich ab? Womit kämpfst du? Our healing is at the cross. Unsere Heilung, die ist dort am Kreuz. The story in Numbers 21 is so powerful. Diese Geschichte da im 4. Buch Mose 21 ist so mächtig. This is where we want to bring our friends to. Und da wollen wir unsere Freunde hinbringen. We want to help them to gaze and absorb Jesus Christ crucified. Wir wollen ihnen helfen, dass sie da in diese tiefe Betrachtung gehen und das voll und ganz einfach in sich aufnehmen, aufsaugen. Jesus Christus. But not just the historical event. Aber nicht als nur ein geschichtliches Ereignis. But the historical risen Christ. Sondern vielmehr auch den historischen auferstandenen Christus. Who still has the scars. Und der immer noch die Wundmale hat. What is my issue tonight? Was ist da mein Problem heute Abend? Am I having trouble trusting God? Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen? For his plan? Für seinen Plan? Am I in a wilderness situation tonight? Für seinen Plan in so einer Wüstensituation? We can be healed in a second. Wir können in einer Sekunde geheilt werden. Doubt can be healed in a second. Zweifel kann in einer Sekunde geheilt werden. Bitterness. Bitterkeit. Envy. Eifersucht. Nein. Anxiety. Ängstlichkeit. If we look to Christ, wenn wir nur auf Christus schauen, with eyes of faith and a heart of faith, mit Augen des Glaubens und einem Herzen, was Glauben in sich trägt, and absorb it, und voll und ganz es einfach aufnehmen, absorb it, es aufnehmen in uns. I want to pray now. Ich möchte beten. I really want to pray the Holy Spirit. Ich möchte einfach bitten, dass der Heilige Geist opens the eyes of our understanding, dass er uns die Augen unseres Verständnisses öffnet, that you can see it, auf dass wir es sehen können, that the Holy Spirit impresses it on the heart, dass der Heilige Geist es einfach auf das Herz legt und einen tiefen Eindruck dort hinterlässt, that the Lord gives you a revelation tonight, dass der Herr selbst dir eine Offenbarung schenkt about himself, über sich selbst, wer er ist. He loves you. Er lieb dich. He can identify with every single situation that we are facing. Er kann sich mit jeder einzelnen Situation, mit der wir konfrontiert sind, identifizieren. He was betrayed. Er wurde verraten. And forsaken. Verlassen. They lied about him. Sie logen über ihn. They beat him. Sie schlugen ihn. They crucified him. Sie kreuzigten ihn. They mocked him. Sie haben ihn verspottet. They humiliated him. Sie haben ihn gedemütigt. He was unjustly treated. Er wurde einfach ungerecht behandelt. He was a man of sorrows. Er war ein Mensch, der mit den Leiden vertraut war. Acquainted with grief. Er war mit Leiden vertraut. He was misunderstood. Missverstanden. Over and over again. Immer und immer wieder missverstanden. And he loves us. Und doch, er liebt uns. He did all of that for us. Er hat all dies für uns getan. And he wants us to become like him. Und er möchte, dass wir so werden wie er. He's molding us. Er formt uns. He's embracing us. Er umarmt uns. He's saying, come to me. Sagt, komm zu mir. All you who are weary and heavy burdened. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. I'll give you rest. Ich gebe euch Ruhe. Tonight, I'll give you rest. Heute Abend. I know what you're going through. Ich weiß, was du da durchmachst. Lord Jesus. Herr Jesus. Your word promises us that you walk in our midst. Dein Wort verspricht uns, dass du in unserer Mitte einfach umherwandelst. Holy Spirit, we are the temple. Heiliger Geist, wir sind dein Tempel. That you fill. Den du erfüllst. Jesus, you are the great healer. Jesus, du bist der große Heiland, der dir heilt. And we look to you tonight. Und wir schauen auf dich. By faith. Im Glauben. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute Abend hier. You've never given your life to God. Und du hast dein Leben noch nie Gott gegeben. You've never received forgiveness. Noch nie Vergebung empfangen. You don't know God's peace. Du kennst Gottes Frieden nicht. Pray with me tonight, a simple prayer. Bete mit mir heute Abend ein ganz einfaches Gebet. But speak it quietly with your lips. Aber sprich es aus, flüstere es einfach ganz leicht mit deinen Lippen. Are we ready? And God will heal you in a moment. Gott wird im selben Moment dich heilen. In a second. In einer Sekunde. He will fill you with his peace. Dich füllen mit seinem Frieden. Shall we pray? Sollen wir beten? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus your son. Durch Jesus deinen Sohn. Say those words, God forgive me. Sprich es leise aus für dich. Gott, vergib mir. God forgive me, cleanse me. Bitte vergib mir, reinige mich. Through Jesus Christ your son. Durch Jesus Christus deinen Sohn. Wash me clean. Wasche mich rein. Lift your hand to the Lord and just worship him. Hebt eure Hände zum Herrn und betet ihn an. Listen to the voice of the Holy Spirit. Hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Is there something you want to talk to the Lord about? Gibt es etwas, worüber du sprechen möchtest mit dem Herrn? Speak with the Lord. Sprich mit dem Herrn. He loves you. Er liebt dich. He wants to touch you. Er möchte dich berühren. He wants to heal your unbelief. Er möchte deinen Unglauben heilen. He wants to heal indifference. Gleichgültigkeit heilen. Disobedience. Ungehorsam. Disrespect. Respektlosigkeit. Jealousy. Eifersucht. Bitterness. Bitterkeit. Fear. Angst. Greed. Gier. Selfishness. Eigensucht. Insecurity. Unsicherheit. He wants to touch us tonight. Er möchte uns berühren heute Abend. Set the Lord before your face. Stelle dir den Herrn vor dein Gesicht. Take a moment. Let him speak to you. Und lass ihn zu dir sprechen. Jesus Christ crucified. Jesus Christus als den Gekreuzigten.